Wann hat die heilige Elisabeth diese Worte gesprochen? Die heilige Elisabeth hat diese Worte von Gott erleuchtet gesprochen, als sie 3 Monate vor der Geburt des heiligen Johannes des Täufers von der allerseligsten Jungfrau Maria, die in ihrem Schoße bereits den göttlichen Sohn trug, heimgesucht wurde. Zum 2. Juli feiern. Heimsuchen.